Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. La la la la, la la la, lam ba dan da dam ba da da da da da, la la da di da di da da da da di di. Okay, darf ich fragen, warum du jetzt singst? Ach, ich muss immer wieder an dieses eine Lied denken, schon seit letztem Sommer. Oh je, dann kommt diesen Sommer ja hoffentlich ein neues. Dann kannst du das alte endlich vergessen. Bitte nicht. Ich würde mir wünschen, dass der Sommer einfach nur normale, gute Lieder bringen könnte. Nicht diese Superhits, die man kaum ignorieren kann. Oh ja, das wäre wirklich schön. Bis der Tag kommt, sprechen wir aber gerne noch länger über Lieder, die den Sommer dominieren. Sommerhits. Viel länger als nur einen Sommer gibt es jetzt schon diese Firma hier. Azeli in Berlin stellt kleine Marshmallow-Tiere her. Clemens Hoffmann hat den Kult für unsere Reportage einmal genauer untersucht. Kult ist auch dieses Epos. Der Greif von Wolfgang und Heike Holbein bekommt eine Serienadaption. Fantasy-Fans haben schon lange darauf gewartet. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte mit speziellen Zahlen und Daten. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Auf wie vielen Metern liegt die Bergstation? Hoch oben von der Schweiz nach Italien. Es ist der höchste Grenzübergang in den Alpen. Eine neue Seilbahn verbindet jetzt die Schweiz und Italien. Die Bahn mit dem Namen Matterhorn Glacier Ride 2 führt von der Schweizer Bergstation Klein Matterhorn auf 3883 Metern Höhe hinunter zur italienischen Talstation Testa Grigia auf 3458 Metern Höhe. So ist der Länderwechsel auf diesem Weg nicht mehr nur auf Skiern oder Snowboards möglich. Die Route der Seilbahn ist 1,6 Kilometer lang und dauert 4 Minuten. In den Kabinen haben die Gäste einen Blick auf das grandiose Matterhorn-Bergpanorama. Mit dem Start der Bahn ist das Projekt Matterhorn Alpine Crossing endlich fertig. Die Idee ist schon mehr als 80 Jahre alt. So lange schon gibt es Pläne für einen Weg über die Alpen, der auch ganz ohne Extremsport funktioniert. Auf wie vielen Metern liegt die Bergstation? Die Bergstation Klein Matterhorn liegt auf 3883 Metern. Text 2. Welche maximale Menge empfiehlt die Institution? Salz in den Kaffee? Kaffee mit Milch und Zucker, das war gestern, sagt ein Trend auf Social Media. Jetzt trinkt man den Kaffee mit ein wenig Salz. Gibt man das Salz vor dem Kochen zum Kaffeepulver, schmeckt das Getränk weniger bitter. Es findet nämlich eine chemische Reaktion statt. Das Salz hat einen Effekt auf die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge. Es neutralisiert so das bittere Aroma im Kaffee. Außerdem kann es das Kaffeearoma stärker machen. Aber Vorsicht, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt erwachsenen Menschen pro Tag maximal 6 Gramm Salz. Außerdem schmeckt Kaffee auch mit Milch und Zucker weniger bitter. Welche maximale Menge empfiehlt die Institution? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt erwachsenen Menschen pro Tag maximal 6 Gramm Salz. Text 3. Welche Alterszahl ist zu hören? Hier waren mal 3 Füße. Es ist eine archäologische Sensation. In Niedersachsen haben Forschende rund 300.000 Jahre alte Fußabdrücke gefunden. Es sind die ältesten in Deutschland entdeckten Fußspuren von Menschen. Wahrscheinlich sind die drei verschieden großen Abdrücke vom Homo heidelbergensis und Kindern oder Jugendlichen. Welche Alterszahl ist zu hören? 300.000. Die entdeckten Fußabdrücke sind rund 300.000 Jahre alt. Was ist Ihr persönlicher Sommerhit? Wechselt er jedes Jahr oder lieben Sie immer wieder dieses eine Lied, egal ob es zum Sommer passt oder nicht? Manche wollen Sommerhits für alle, am liebsten mit bekannter Choreografie. Andere setzen ihre ganz eigenen Lieder auf die Playlist. Klar ist, ohne Musik ist kein Sommer komplett. Diskutieren Sie mit uns. Der Ohrwurm ist nicht wirklich ein Tier, auch wenn ein Wurm ein sehr kleines Tier ohne Beine ist, so wie eine Anaconda, nur sehr viel kleiner. Ein Ohrwurm ist so etwas wie ein viraler Hit, auch ohne Radio. Denn die Melodie bleibt im Kopf, egal ob Sie das wollen oder nicht. Und unsere Wörter dazu? Bleiben auch diese im Kopf? Wiederholen Sie. Im Radio rauf und runter laufen. Dieses Lied ist im Radio immer wieder zu hören. Dort läuft es rauf und runter. Hassen. Das ist das Gegenteil von lieben. Und ja, auch Ohrwürmer können wir hassen. Gleichzeitig. Bei Ohrwürmern passt es manchmal, wenn sie das Lied lieben und gleichzeitig hassen. Sie lieben es also und zur gleichen Zeit hassen sie es. Eine besondere Erinnerung. Wissen Sie noch der Sommer im letzten Jahr Ihrer Schulzeit? Diese Erinnerung ist wirklich speziell. Eine besondere Erinnerung. Niemand sonst. Gibt es ein Lied, das nur Sie lieben, also niemand sonst? Der Inbegriff von. Einfache Liedtexte, ein Refrain, der extrem gut funktioniert und ein toller Rhythmus. Das ist der Inbegriff von einem Sommerhit, nämlich genau die Definition. Rita sucht in der Scheinwerferstraße nach einem Sommerhit. Aber warum? Kann ihr Neffe Leo dabei helfen? Ah, schönen guten Morgen, meine Lieblingstante. Was führt dich denn zu mir? Hallo, mein Lieber. Sag mal, es ist 13 Uhr. Kommst du gerade aus dem Bett? Ich antworte mal lieber nicht darauf. Ha, verstehe. Womit möchtest du mir denn eine Freude machen? Ach, Leo, Freude. Ich krieg hier die Krise. Erzähl, was ist los? Am Wochenende ist ja das Sommerfest in der Scheinwerferstraße. Und ich, Idiotin, kümmere mich natürlich komplett um die Organisation. Ich bin fast fertig, aber ich brauche noch einen richtig guten Sommersong für unsere Scheinwerferstraße. Meinst du ein Lied, das wir alle kennen? Ja, so etwas wie einen Sommerhit. Jedes Jahr im Sommer gibt es doch ein Lied, das im Radio rauf und runter läuft. Dieser schreckliche Ohrwurm, den man irgendwie hasst, aber gleichzeitig auch liebt. Ja, und? Ich wollte ein Lied finden, das wir dann bei der Feier alle zusammen singen. Vielleicht machen wir noch einen Tanz oder so. Zu Sommerhits gibt es ja auch oft bekannte Choreografien. Das können wir dann filmen und haben eine ganz besondere Erinnerung. Aber bis jetzt hat mir jeder, den ich gefragt habe, etwas anderes erzählt. Du bist jetzt also meine letzte Chance. Was ist dieses Jahr dein persönlicher Sommerhit? Summer of 69? Leo, ich kann nicht mehr. Das hat niemand sonst gesagt. Wirklich nicht? Naja, es ist auch etwas Persönliches. Mein Vater hat dieses Lied jeden Sommer mit mir gehört, immer und immer wieder. Für mich ist das der Inbegriff von Sommer. Viel mehr als jeder neue Hit. Tut mir leid, aber ich wollte auch nicht lügen. Ist ja auch okay. Ich frage einfach weiter. Und du willst nicht noch einen Kaffee? Kaffee am Morgen, hm? 13 Uhr, Leo. Das ist kein Morgen. Alles eine Frage der Perspektive. Was stimmt? Testen Sie Ihr Hörverstehen und wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Für Rita ist ein Sommerhit ein Lied, das alle zu 100% lieben. Falsch. Ein Sommerhit ist für sie ein besonders populäres Lied, das die Menschen lieben, aber auch gleichzeitig hassen. Aussage 2. Leo hat die Tradition, dass er immer ein spezielles Lied singt, und das schon seit langer Zeit. Falsch. Er mag Summer of 69, weil sein Vater dieses Lied jeden Sommer mit ihm gehört hat. Aussage 3. Bis jetzt haben alle in der Scheinwerferstraße einen anderen Sommerhit. Richtig, auch Leo nennt einen ganz persönlichen Sommerhit. Der Sommer ist da. Ihre Haut brennt, die Luft ist schwer und feucht. Dazu sagt man auch, es ist schwül. Und in dieser Schwüle kommen erste Sommergefühle. Wiederholen Sie diese Wörter nach dem Signal. Repräsentieren. Wenn etwas repräsentativ für eine ganze Gruppe ist, dann repräsentiert es die Gruppe. Was repräsentiert für Sie am besten den Sommer? In meiner Wahrnehmung, wenn Sie subjektiv sprechen, erzählen Sie aus Ihrer Wahrnehmung. Eine Startphrase dafür ist, in meiner Wahrnehmung, Depri. Diese Kurzform aus der Alltagssprache bedeutet depressiv. Manchmal sagt man das Wort auch bei Gesprächen über mentale Gesundheit. Oft ist es aber weniger schlimm gemeint als zum Beispiel mit Depressionen. Das Lied. Womit schließen Sie die Augen? Zu dieser Tür sagt man Augenlid. Das Lied schreibt man, anders als den Song, also das Lied, nur mit einem I, nicht mit IE. Rita hat noch Jill auf der Liste. Hilft dir die gute Nachbarin noch in letzter Minute? Guten Morgen. Entschuldige die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Es ist nach 13 Uhr. Wieso sollte ich jetzt noch schlafen? Mein Neffe? Ach, egal. Hast du vielleicht ein paar Minuten für mich? Du willst mir jetzt aber keine Versicherung verkaufen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Na gut, los geht's. Gibt es in diesem Jahr vielleicht ein Lied, von dem du schon sagen könntest, das wird der große Sommerhit? Ein Lied, das für dich diesen Sommer total repräsentiert? Lass mich mal kurz nachdenken. Ja, doch, da wäre ein Lied, das in meiner Wahrnehmung genau das Hier und Jetzt repräsentiert. Echt? Und? Welches ist es? Es ist der neue Song vom Münchner Rapper Olympia. Das Lied heißt Treibgut und ist melancholisch, aber trotzdem total schön. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Fede hört den aus irgendeinem Grund manchmal, aber den hat niemand sonst gewählt. Und der ist doch auch gar nicht sommerlich. Der ist doch voll Depri. Warte mal, ich glaube, ich verstehe dich jetzt irgendwie nicht. Du hast mich doch nach meinem persönlichen Sommerlied gefragt, oder? Genau. Naja, und für mich gibt es diesen einen Moment, wo der Sommer beginnt. Das ist dann, wenn ich nach draußen gehe und plötzlich so eine leichte Schwüle auf der Haut fühle. Dann schließe ich die Augen und vor meinen Lidern ist es rot, weil das Licht der Sonne so hell und warm ist. Und dann hat für mich der Sommer angefangen. Das Lied, das ich in dem Moment höre, das ist dann mein Sommersong für das Jahr. Und dieses Jahr war das Treibgut vom Rapper Olympia. Na gut. Schönes Ritual, da bin ich ehrlich. Aber leider ist das auch wieder viel zu spezifisch. Sorry, wenn ich dir nicht helfen kann, aber was willst du denn hören? Nee, tut mir leid. Ich muss direkt weiter. Das ganze Sommerfest ist in Gefahr. Wie viel haben Sie verstanden? Sie hören Fragen mit verschiedenen Optionen. Wählen Sie die richtige Option. Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Ist Jills Lieblingslied die letzte Hymne der Olympischen Sommerspiele, ein Song aus München oder das Lied von ihrem Wecker? Jills Lieblingslied ist ein Song aus München, Treibgut von Olympia. Frage 2. Hört den Song Treibgut auch immer Ritas Neffe Leo, ihr Partner Fede, oder ist sie selbst ein Fan davon? Jills Sommersong Treibgut hört auch immer Ritas Partner Fede. Frage 3. Entdeckt Jill ihren persönlichen Sommerhit mit Playlisten, mit Freunden oder mit Hilfe eines Rituals? Jill entdeckt ihren persönlichen Sommerhit mit Hilfe eines Rituals. Wenn sie draußen ist, schließt sie die Augen, merkt die Sonne auf der Haut und fühlt, dass es hell und warm ist. Das Lied, das sie in dem Moment hört, ist ihr Sommersong. Fühlen Sie sich gerade gestresst oder sind Sie tiefenentspannt? Beim einen fühlt man viel Stress, beim anderen nur Ruhe. Und mit diesen Wörtern fühlen Sie sich hoffentlich bereit für das Finale in unserer Scheinwerferstraße. Der gemeinsame Ohrwurm. Wenigstens leidet niemand alleine. Ein Ohrwurm, den alle zusammen haben, ist ein gemeinsamer Ohrwurm. Ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen. Musik kann uns verbinden, also machen, dass wir uns wie eine Gemeinschaft fühlen. Sie baut ein Gemeinschaftsgefühl auf. Mitsingen. Wenn Sie zur Musik singen, dann singen Sie mit. Fühlen. Fühl ich. So sagt man in der Jugendsprache, das verstehe ich. Den gleichen Vibe spüre ich auch. Oder in einem genauen Kontext, diesen Song fühle ich gerade total. Die Tanzfläche. Jede Party braucht ihn, einen Ort, wo man tanzt. Die Tanzfläche. Los, auf die Tanzfläche. Das große Sommerfest der Scheinwerferstraße beginnt. Na Schatz, auf einer Skala von 1 bis Busfahrer. Wie gestresst bist du? 1. 1, wirklich? Sehe ich etwa nicht so aus? Tatsächlich schon. Wenn ich so genau hinschaue, wirkst du sogar tiefenentspannt. Aber ich bin irgendwie überrascht. Du meinst, weil ich die letzten Tage wie ein Versicherungsvertreter von Tür zu Tür gerannt bin und über Sommerlieder sprechen wollte? So ist es. Du hast ja nicht einmal mehr richtig geschlafen. Ja, du kennst mich. Ich möchte eben, dass alle eine richtig gute Zeit haben. Und dieser Sommersong war mir wichtig. Und was hat sich seitdem geändert? Den einen großen Sommersong habe ich nämlich bisher immer noch nicht gehört. Also, versteh mich nicht falsch. Ich liebe diese Feier. Die Atmosphäre ist grandios. Aber... Ja, keine Sorge. Ich weiß schon, was du meinst. Aber das ist eben genau der Punkt. Meine Nachbarschaftsumfrage hat mir zwar keinen Sommersong gebracht, aber eins weiß ich inzwischen. Wir brauchen nicht den einen Song, den einen gemeinsamen Ohrwurm, um ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Eigentlich ist es viel schöner, wenn wir alle unsere Lieder miteinander teilen und so auch ein Stück von uns. Da hast du absolut recht. Ich habe mich auch total gefreut, als gerade noch mein Song lief. Und da war es mir auch egal, dass ich als Einziger mitgesungen und getanzt habe. Naja, du warst aber auch der Einzige, der schon sein viertes Bierchen geöffnet hatte. Möglich. Na, auf jeden Fall ist es toll so. Und sind wir mal ehrlich, wenn später die Backstreet Boys laufen, singen dann doch alle mit. Egal ob Sommer, Winter, Frühling oder Herbst. Stimmt. Die kommen aber später. Hör mal, jetzt fängt gerade das Lied von einem Rapper aus München an. Olympia, der ist richtig gut. Etwas melancholisch, aber fühl ich total. Ich muss auf die Tanzfläche. Gut, ich warte hier und sammle Erinnerungen. Nur ganz für mich. Üben Sie nun. Sie hören Fragen. Was wurde im Dialog dazu gesagt? Reagieren Sie nach dem Signal und sprechen Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Welchen Punkt nennt Fede zu den Backstreet Boys? Zu Ritas großer Frage eines gemeinsamen Sommerhits meint er, die Klassiker der Backstreet Boys singen auch alle mit. Und das ganz unabhängig von der Jahreszeit. Das muss für ihn also kein Sommersong sein. Aufgabe 2. Was für Erinnerungen möchte Rita schließlich sammeln? Rita möchte schließlich nur noch die Feier genießen und dabei ihre ganz eigenen besonderen Erinnerungen machen. Die gemeinsamen Erinnerungen an Lieder von früher sind ihr wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Herzlich willkommen zu unserer aufregenden Quizshow. Ich bin euer Moderator und werde euch heute durch eine Reihe von kniffligen Fragen führen. Und jetzt stellen wir unsere Kandidatin vor. Frau Sommer. Herzlich willkommen, Frau Sommer. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das freut uns auch, Frau Sommer. Sind Sie bereit, sich den Fragen zu stellen? Oh ja, ich bin bereit. Ich hoffe, ich kann die Antworten finden. Keine Sorge. Wir sind zuversichtlich, dass Sie das schaffen werden. Also lasst uns direkt mit der ersten Frage beginnen. Hören Sie gut zu. Ihre erste Frage. Ergänzen Sie. Dieses Lied liebe absolut nur ich und niemand auch. Niemand sonst. Niemand sondern. Wenn es also wenigstens eine Person liebt, dann ist das mehr als niemand. Ganz richtig. Aber hier meinen wir exklusiv die eine. Ah ja, dann weiß ich, was die richtige Antwort ist. Niemand sonst. B. Genau, Frau Sommer. Das Lied lieben absolut nur Sie, sonst niemand. Sehr gut erkannt. Weiter geht's zur zweiten Frage. Ergänzen Sie auch hier, im Sommer ist das Wetter oft A. schwül, B. Depri oder C. ein Inbegriff. Ha, schwüles Wetter ist für mich der Inbegriff von Sommer. Und es kann einen deprimieren, oder? Das finde ich auch. Aber oft passiert mir das nicht. Vielleicht nur an den Tagen, an denen es wirklich viel zu heiß ist. Da bleibe ich dann drin und ärgere mich über dieses extreme Klima. Ich würde sagen, die richtige Antwort ist A. Schwül. Und was passiert öfter? Dass das Wetter schwül ist, das merkt man dann in der Atmosphäre. Und abends kann es auch mal stärker regnen. A ist die richtige Antwort. Richtig geraten, Frau Sommer. Im Sommer kann das Wetter tatsächlich schwül sein. Sie sind auf dem richtigen Weg. Nun zur letzten Frage. Wie lautet der Satz richtig? Wer derselben Meinung ist, sagt in der Jugendsprache auch A. nehm ich wahr, B. fühl ich oder ist es C. repräsentier ich? Ah, das ist eine interessante Frage. Ich selbst habe keine Kinder und auch im Beruf eigentlich wenig mit Jugendlichen zu tun. Hören Sie diese Sätze also nie? Zwei der Sätze tatsächlich nie. Auch nicht, wenn ich in der U-Bahn zufällig jugendlichen Slang oder so höre. Aber das hier, das habe ich schon mal gehört. Fühl ich. Dann kann ich ja eigentlich nur B sagen, oder? Oh oh, was für ein Risiko. Fühle ich. Aber ich muss auf mein Gefühl vertrauen. B. Und das, Frau Sommer, ist genau der richtige Weg. Wenn man derselben Meinung ist, sagt man oft, fühle ich. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich? Ich bin überglücklich. Es hat wirklich Spaß gemacht, hier mitzumachen. Vielen Dank. Auf Deutsch sagt man zu Marshmallows auch Mäusespeck. Woher das Wort genau kommt, ist nicht klar. Vielleicht ja von einer Firma aus Berlin. Fest steht, seit ungefähr 90 Jahren produziert Azeli weiße, süße Mäuse. Diese sind noch immer Kult. Clemens Hoffmann hat die Firma besucht. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg ist das Leben in Berlin kein Zuckerschlecken. Der junge Alfred Seliger hat jedoch Glück. Bei ihm zu Hause gibt es jeden Tag Süßes. Sein Vater ist Konditor und leitet eine eigene Konfiserie. Für Alfred ist schnell klar, er will selbst Süßes produzieren. Der hat in der Ecke von der Konfiserie seine eigenen Produkte irgendwann mal hergestellt, sich die Rohstoffe von seinem Vater geborgt und das dann mit dem Fahrrad ausgefahren an Kioske und Bäckereien und so weiter. 1921 hat er sich selbstständig gemacht und daraus ist dann Azeli entstanden. So erzählt es Alfreds Enkel Michael Seliger. Er ist auch Konditor und in dritter Generation Chef der Berliner Schaumzuckermanufaktur Azeli. Deren Kultprodukt und wichtigste Verkaufsware, die weiße Maus. Wir haben früher alle möglichen Tiere gegessen. Ich kann mich selber noch erinnern an Max und Moritz, an Enten, Harlekine, Roboter. Und übrig geblieben aus diesem Sortiment ist im Prinzip fast nur noch die Maus. Die Leute hatten eine Affinität zu dieser Maus wahrscheinlich. Also ich kann Ihnen keine echte Erklärung dafür geben. Wann genau die erste weiße Maus gegossen wurde, ist unklar. Aber der Enkel des Firmengründers ist sich ziemlich sicher. Die gibt es erst seit den 30er Jahren. Mein Großvater experimentierte mit Schaummassen. Die ersten Marshmallow-Massen, die wurden nicht mit Gelatine hergestellt, sondern mit abenteuerlichen, ich glaube, aus Pilzen hergestellten Dickungsmitteln. Pilze sind heute natürlich nicht mehr im Rezept. Die Masse für die Schaumtiere besteht vor allem aus Zucker, Wasser und Glukosesirup. Eine Leitung verbindet den Mixer mit einer Gießmaschine. Die süßen Schaumzuckermäuse werden nämlich in Form gegossen. Man hat einen Kasten, den füllt man mit Maisstärke. Dann hat man eine positive Tierform, die drückt man in die Maisstärke ein. Da hat man dann die Negativform drin und das gießt man dann mit der Schaummasse aus. Immer 54 Mäuse passen in einen Kasten. Nach einem Tag Trockenzeit werden die Kästen von einem Roboter auf eine Konstruktion gegeben. Diese bewegt die vielen Teile hin und her. So bekommt jedes der fluffigen Tiere seinen Platz. 11 Gramm schwer und 10 Zentimeter lang sind die Exemplare. Ungefähr. Und sie sehen zum Anbeißen aus. Nur wer sehr genau hinschaut, entdeckt einzelne Unterschiede. Also wichtig ist, dass die Form, das Gewicht und so weiter einwandfrei ist. Aber bei uns wird nicht jeder mit einem Stummelschwanz aussortiert. Fleißig legen die Mitarbeiterinnen von Azeli die noch blinden Mäuse auf die Arbeitsfläche. Von Hand werden jetzt noch die schwarzen Augen ergänzt. Fertig. Michael Seliger nimmt sich eine Maus und teilt sie in zwei Teile. So prüft er die Konsistenz der Schaumzuckerware. Eine etwas härtere Außenhaut und innen halt sehr weich und fluffig, wie eben ein Marshmallow. Ein bisschen kompakter. In Plastiktüten und größeren Dosen werden die Süßigkeiten online, aber auch in Supermärkten verkauft. 12,5 Millionen Mäuse verkauft Azeli im Jahr. Inzwischen auch ein paar farbige Sorten. Rot-gelbe Kirsch-Banane-Mäuse zum Beispiel. Und was auch sehr beliebt ist, die sind noch nicht so lange im Programm, sind unsere Lakritzmäuse. Und die sind dann also tatsächlich graphitgrau und haben rote Augen, sind sehr unansehnlich, aber super lecker. Mehr Modephänomene wollen sie nicht, erzählt Firmenchef Seliger. Auch weil man sich ganz an den Ideen von Opa Alfred orientieren möchte. So bleibt Berlins Kultmaus auch 90 Jahre später vor allem eins: weiß. Ja, unbedingt. Das ist unser Hauptprodukt, von dem lebt unsere Familie schon eben seit Anbeginn. Loriot, der populärste deutsche Humorist, macht gern Witze über sie. Doppelnamen wie der seiner Figur Herr Müller-Lüdenscheid. Und unsere Autorin Alia Begischewa fragt sich, werden die nun wieder ganz modern? Wenn Menschen in Deutschland heiraten, müssen sie entscheiden, wie sie heißen wollen. Bis jetzt gab es drei Optionen. Entweder für beide die alten Namen oder für beide ihren oder seinen. Oder beide Namen gekoppelt, aber nicht für beide. Würden zum Beispiel Frau Merkel und Herr Scholz heiraten, könnten sie also entweder ihre Namen behalten oder beide Merkel oder Scholz heißen. Die dritte Option für eine der beiden Personen, Merkel-Scholz oder Scholz-Merkel. Letztere wurde durch den Feminismus in den 70er Jahren populär. Damals hatten viele Frauen es nämlich satt, den Namen ihres Mannes anzunehmen. Aber so war das üblich. Sie wollten beides, ihre Identität beibehalten und die Verbindung zeigen. So nahmen sie Namen in Kauf wie Kramp-Karrenbauer, so heißt eine Politikerin. Es gab auch fortschrittliche Männer, die diese Option aus feministischen Motiven gewählt haben, zum Beispiel der Sozialdemokrat Thorsten Schäfer-Gümbel. Bei Männern klingen die gekoppelten Namen aber auch nicht besser. Deshalb glaube ich, Doppelnamen sind schwierig. Wer sich dafür entscheidet, muss höhere Gründe haben als die der bloßen Liebe. Vielleicht war es bis jetzt auch deshalb nicht möglich, dass Ehepartnerin und Ehepartner einen Doppelnamen tragen. Ausnahmen gibt es allerdings, in der Regel für Menschen, die Müller oder Meier heißen. Vermutlich, damit man sie von hunderttausenden anderen Müllers und Meiers unterscheiden kann, erlauben die Standesämter Doppelnamen für beide. Es gibt zum Beispiel die Sängerin Lena Meyer-Landrut und den Sänger Marius Müller-Westernhagen. Beide trugen einen Doppelnamen seit Geburt. Neulich stand in der Zeitung, dass das Interesse an einer solchen Option immer größer wird. Meiner Meinung nach gibt es zwar interessantere Dinge. Das Interesse ist von der Politik aber ernst genommen worden. Bald soll auch diese Option möglich sein. Doppelnamen für beide und für ihre Kinder. Aber auch Freiheit hat ihre Grenzen, und zwar die der Vernunft. Doppelnamen, die an Doppelnamen gehängt werden, bleiben eine Utopie. Selbst für Müllers und Meyers. Einen Meyer, Landrut, Müller, Westernhagen wird es also nicht geben, selbst wenn die beiden aus irgendwelchen höheren Gründen heiraten würden. Auch Verschmelzungen von zwei Namen sollen nicht erlaubt werden, obwohl dies in der Debatte um Doppelnamen wirklich vorgeschlagen wurde. Wenn also Herr Scholz und Frau Merkel tatsächlich heiraten würden, zum Beispiel um ein politisches Statement zu machen, dürften sie nicht Frau Scherkel und Herr Molz heißen. Schade, das wäre ziemlich lustig. Im März 2020 ist Olimpia Filici aus Rumänien nach Augsburg in Bayern gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Meinen Mann habe ich in meiner Heimat Rumänien kennengelernt. Er ist Deutscher und hat dort ein paar Jahre gearbeitet. Dann ist er zurück nach Augsburg gezogen. Und ich habe beschlossen, zu ihm zu ziehen. Ich hatte Glück, denn das war nicht so schwer für mich. Mein rumänischer Arbeitgeber hat dort eine Tochterfirma. Augsburg habe ich deshalb auch schon von beruflichen Reisen gekannt. Einen Kulturschock habe ich also nicht bekommen. Ich finde Rumänien und Deutschland auch nicht extrem unterschiedlich. Es fehlt mir hier nicht viel aus meiner Heimat. Noch in Rumänien habe ich in einem Kurs Deutsch gelernt. Aber in Augsburg hatte ich am Anfang Angst vor dem Sprechen. Mein Plan war, dort gleich einen zweiten Kurs zu machen. Dann hat es aber kurz nach meinem Umzug wegen der Pandemie den ersten Lockdown gegeben. Und dieser Plan hat nicht mehr funktioniert. Wie andere auch nicht. Weil ich keinen Online-Sprachkurs machen wollte, hat mein Mann mich bei der Stadtbibliothek angemeldet. Ich habe mit dem Lesen von Kinderbüchern in deutscher Sprache begonnen, dann Romane, Krimis, Sachbücher und später Deutsch perfekt. Ich war überrascht und froh, weil ich die Texte so gut verstanden habe. Die Zeitschrift hilft mir sehr, mich über aktuelle Themen im Land zu unterhalten. Beim Deutschlernen ist Lesen effektiv, aber das Sprechen ist elementar. Heute mache ich das immer, wenn es möglich ist und auch wenn es manchmal eine Herausforderung für mich ist. So wie hier auf Deutsch meine Geschichte zu erzählen. Ich bin nämlich eigentlich ein introvertierter Mensch. Auch deshalb war es nicht so einfach für mich, in Augsburg Leute außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Aber mit Hilfe von Gruppen auf Facebook habe ich dann gute Freundinnen und Freunde gefunden. An eine Sache in Augsburg musste ich mich erst gewöhnen. Die Menschen benutzen komische Ausdrücke. Zum Beispiel, das ist mir Wurst oder alles in Butter. Die sind für mich nicht logisch. Warum spricht man von einem inneren Schweinehund? Das muss man wohl einfach lernen. Aus ihrer Erfahrung hat Olimpia Filici noch einen Tipp. Weil ich in meiner Freizeit gern nähe, finde ich das Textil- und Industriemuseum in Augsburg sehr interessant. Eine besonders bekannte Sehenswürdigkeit ist die Augsburger Puppenkiste. Das ist ein Marionettentheater. Es gibt außerdem viele Seen in der Nähe der Stadt. Es ist schön, dorthin mit dem Rad zu fahren. Oh je, ich hatte so eine schlechte Nacht. Um 3 bin ich aufgewacht und konnte dann nicht mehr schlafen. Au! Was soll das denn? Du warst doch nachts wach. Ja, aber nicht als Werwolf oder so. Das weiß ich ja. Man sagt dazu aber trotzdem Wolfsstunde. Schau mal hier. Sind wir wegen diesem Tier nachts wach? Manche Menschen wachen zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf. In der Wolfsstunde. Die Tiere wecken sie aber nicht, sondern die Hormone. Der Melatoninspiegel ist dann sehr hoch, der Cortisol- und der Serotoninspiegel niedrig. Durch diese Konstellation wacht man leichter auf. Wahrscheinlich heißt das Phänomen Wolfsstunde, weil zu dieser Zeit außer den nachtaktiven Wölfen kaum jemand wach ist. Nachts oder in der Nacht? Eigentlich geht meistens beides. Mit in der Nacht meint man oft aber genau eine Nacht. Grammatikalisch gibt es dazu auch mehr Möglichkeiten. In dieser Nacht, in der letzten Nacht, für eine Nacht lang. Artikelwörter und Adjektive zeigen also deutlich, hier passt das Nomen Nacht. Das Adverb nachts ist das Gegenteil für tagsüber. Und egal, was Sie gleich sagen, hoffentlich können Sie in den dunklen Stunden gut schlafen. Üben Sie mit den beiden Optionen. Welche Form ist korrekt? Nacht oder nachts? Ergänzen Sie nach dem Signal. Ich bin ein Nachtmensch und arbeite am liebsten nachts. Der Mond war ziemlich hell in der letzten Nacht. Tagsüber ist es meistens lauter als nachts. Peter sah heute so müde aus. Was macht der denn immer? Nachts. Hast du gut geschlafen, letzte Nacht? Ich gehe gerne spazieren, vor allem nachts. Ich weiß, das wird sicher eine lange Nacht. Wow, was für eine Nacht. Die werde ich nie vergessen. Vor 75 Jahren begann mitten in Deutschland der Ost-West-Konflikt. Die Sowjetunion wollte Berlin annektieren. Dagegen kämpfte der Westen mit Lebensmitteln. Mit vollen Händen wirft er Kinderglück aus dem Fenster. US-Pilot Gail Halvorsen hat Schokolade und Kaugummis aus seiner eigenen Ration für kleine, hungrige Berliner gesammelt. Die Zeitungen berichten über ihn. Viele Pilotinnen und Piloten machen es ihm bald nach. So bekommen die Flugzeuge, ohne die die 2,2 Millionen Westberliner fast ein Jahr lang nichts zu essen hätten, einen Namen: Rosinenbomber. Es ist das Jahr 1948. Berlin ist seit 1945, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wie ganz Deutschland in vier Sektoren geteilt. In drei westliche und einen sowjetischen. Die Stadt liegt in Trümmern. Trotzdem gibt es einen Konflikt um sie, den ersten großen Konflikt zwischen West und Ost. Der Kalte Krieg beginnt mitten in Deutschland. Schon seit 1946 sind die Alliierten nicht mehr einer Meinung, wie es mit Deutschland und besonders mit der deutschen Hauptstadt weitergehen soll. Die Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs wollen ein westliches, auch wirtschaftlich starkes Deutschland. Die Sowjetunion hat eine andere Ideologie. Deutschland soll Teil eines gemeinsamen Blocks sozialistischer Staaten werden. Am 20. Juni 1948 bekommen die Menschen in den drei westdeutschen Besatzungszonen neues Geld, die D-Mark. Als die drei westlichen Militäradministrationen die D-Mark auch nach West-Berlin bringen, reagiert Moskau mit der totalen Blockade. Die Militäradministration der UdSSR stellt ein gemeinsam genutztes Heizkraftwerk ab und blockiert zu Wasser und zu Land alle Wege in den Westteil der Stadt. West-Berlin wird zur Insel. Mit dieser Aktion will die Sowjetunion nach der ganzen Hauptstadt greifen. Wenn Berlin fällt, folgt Westdeutschland als nächstes, glaubt General Clay, zuständig für den US-Sektor. Das wird in Großbritannien und Frankreich ähnlich gesehen. So beginnt am 25. Juni 1948 der Kampf gegen die Blockade. Es ist der Anfang der Berliner Luftbrücke. Die Menschen in West-Berlin werden über die Luft versorgt. Über zwei Korridore fliegen die vollen Flugzeuge in fünf verschiedenen Höhen von Westdeutschland nach Berlin. Über einen dritten Korridor geht es zurück. Auch dann, wenn ein Flugzeug noch voll ist, weil es im ersten Versuch nicht landen konnte. Mehr Versuche gibt es nicht. Dafür ist der Zeitplan zu eng. Alle drei Minuten landet in Spitzenzeiten ein Transportflugzeug in Berlin, am Anfang auf improvisierten Landebahnen. An Bord der insgesamt 300 britischen und amerikanischen Flugzeuge ist das, was die Berliner zum Überleben brauchen. Das sind ab dem 30. Juli 1948 circa 3000 Tonnen pro Tag. Zwei Drittel davon sind Kohle, ein Viertel Lebensmittel, der Rest Rohmaterialien, aus denen Neues hergestellt wird. Um Gewicht zu sparen, wird Essen ohne Wasser ausgewählt, zum Beispiel Trockenmilch und Trockenkartoffeln. Auch wenn von Woche zu Woche mehr Lebensmittel nach Berlin transportiert werden, ist die Lage schlechter als zu Kriegszeiten. Der Winter 1948-49 ist zwar ziemlich mild, trotzdem werden viele Menschen wegen der schlechten Ernährung schwer krank. Manche sterben. Völker der Welt, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Und Volk von Berlin, sei dessen gewiss, diesen Kampf, den wollen, diesen Kampf, den werden wir gewinnen, ruft Oberbürgermeister Ernst Reuter bei einer berühmten Rede am 9. September 1948. Weder die Menschen in West-Berlin noch Crews aus Großbritannien und den USA geben auf. Menschen auf der ganzen Welt zeigen sich solidarisch. Auch in Westdeutschland wird Geld gesammelt. Außerdem müssen die Menschen dort eine Sondersteuer zahlen, das Notopfer Berlin. Das ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was die 277.728 Luftbrückenflüge kosten. 200 Millionen Dollar, heute circa 2,3 Milliarden Euro. 100 US-Dollar, heute circa 1.200 Euro pro transportierter Tonne. Das meiste Geld kommt von den Steuerzahlern in den USA und in Großbritannien. Aus dieser Solidarität wird Freundschaft. Die meisten Menschen in West-Berlin und Westdeutschland sehen die westlichen Alliierten nach der Luftbrückenzeit als Beschützer. Gegen diese Solidarität kann auch die Sowjetunion nichts machen. Am 12. Mai 1949 um 0:01 Uhr beendet sie die Blockade. West-Berlin bleibt bis zum 9. November 1989 eine Insel des Westens im Ostblock. Eine junge Frau ist umgezogen. Wohin genau? Das weiß nur, wer den Ort auch kennt. Letztes Wochenende habe ich endlich Bettina besucht. Die ist ja vor ein paar Monaten umgezogen. Wohnt sie jetzt nicht mehr in Düsseldorf? Nein, die wohnt jetzt am Arsch der Heide. Das ist wirklich krass. Haha, hat sie sich ein Haus gekauft oder was? Ja, einen alten Bauernhof. Der wurde anno dazu mal gebaut, deshalb war er sehr billig. Aber so sieht er auch aus. Den zu renovieren kostet viel Geld, denke ich. Aber sie kann jetzt schon darin wohnen? Ja, zwei Zimmer. Ein kleines Bad und die Küche kann sie schon benutzen. So am Arsch der Welt zu wohnen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, das wäre nichts für mich. Ich bin ja quasi in Hintertupfing aufgewachsen und wenn man seine Ruhe haben will, dann ist das eigentlich ganz schön. Also ich weiß nicht. Eine Druckerfirma in Kassel hat Pläne für ein neues Büro. Eine Teamleiterin beschwert sich. Heute wurde uns gesagt, dass unsere Firma umzieht. In ein anderes Gebäude? Ja, genau, in ein anderes Gebäude und an einen ganz anderen Ort. Das neue Gebäude ist JWD. Von hier brauche ich ungefähr eine Stunde mit dem Auto dorthin. Das ist doch blöd. Du sagst es. Kannst du dann vielleicht von zu Hause arbeiten? Auf die Erlaubnis, Homeoffice machen zu dürfen, kann ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Warum dürft ihr das denn nicht? Frag meine Chefin. Ich verstehe es auch nicht. Aber mit Corona... Ach, für die ist Corona Schnee von gestern. Und wir sollen alle jeden Tag im Büro sitzen. Wann und wo? So sagen sie auf lustige Art, dass etwas vor langer, langer Zeit oder auch weit, weit weg passiert ist. Wiederholen sie nach dem Signal. Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. So idyllisch kann es sein, wo fast niemand wohnt. Nur zwei Tiere sagen sich gute Nacht. Der Fuchs ist ein orangerotes Tier mit einem langen, dicken Teil am Ende des Rückens. Der Hase ist ein Tier mit langen Ohren. Am Arsch der Welt. Am Arsch der Heide. Zwei Ausdrücke mit dem vulgären Wort Arsch, dem Körperteil, auf dem man sitzt. Beide sagen sie im Ärger, zum Beispiel, wenn ihnen ein Ort viel zu weit weg ist. Hinter Tupfingen. Hinter Tupfingen ist ein fiktiver Name für einen sehr kleinen Ort, der weit weg ist. Vor allem im Süden Deutschlands enden die Namen vieler kleiner Dörfer auf Ingen. JWD. In Berlin sagt man für ganz weit weg, ganz weit draußen. Oder in der Kurzform JWD. Anno dazu mal. So sagt man vor sehr langer Zeit. Das ist Schnee von gestern. Nur Neuschnee hat diese winterliche Magie. Mit Schnee von gestern meinen sie also, das ist nicht mehr interessant. Da kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Ein langer Satz, aber eine klare Bedeutung. Das wird nie passieren. Üben Sie nun. Sie hören einen Dialog und sollen Sätze neu formulieren. Sprechen Sie nach dem Signal und sagen Sie das gerade Gehörte in anderen Worten. Benutzen Sie immer einen der gelernten Ausdrücke. Ach, Steffi, wie geht es dir? Hallo, Lennart. Seit wann habe ich dich denn nicht mehr gesehen? Zu unserem Klassentreffen bist du auch nicht gekommen. Sag mal, war das wirklich, weil du Klaus und Benedikt nie wieder sehen wolltest? Ach, das ist doch gar nicht mehr relevant. Das ist doch Schnee von gestern. Ach so. Also, ehrlich gesagt, ich erinnere mich noch, wie das war. Ziemlich schlimm. Vor sehr langer Zeit. Ziemlich schlimm, anno dazumal. Ja. Ich war damals wirklich so enttäuscht. Und bei der Mail für das Treffen habe ich noch gesagt, die können lange warten. Das wird nie passieren. Die können bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Und wo wohnst du jetzt? Ich bin ja wieder in meine Heimat, in dieses kleine Dorf gezogen. Oh, wow. Du hast immer Späße gemacht und gesagt, dass es das bald nicht mehr geben wird, weil dort fast niemand wohnt. Weil sich dort Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ja, es ist immer noch so klein, aber es gibt es noch. Und eigentlich ist es auch ganz idyllisch. Wie heißt der Ort denn nochmal? Ach, so wichtig ist das nicht. Wikipedia kennt uns ja auch nicht. Ganz anders als den sehr kleinen Ort, der weit weg ist. Ganz anders als Hintertupfing. Ich sag immer, ich wohne da. Mit den Märchenmondromanen von Wolfgang Holbein und seiner Frau Heike ist deutschsprachige Fantasy im literarischen Mainstream angekommen. Jahre später publizierte das Paar Der Greif. Und jetzt, fast 35 Jahre später, wird der Genreklassiker als Serie adaptiert. Das Schema bleibt dabei ganz klassisch. Ein 14-jähriger Junge von der Erde kommt in Kontakt mit einer fantastischen Welt und soll sie retten. Dort herrscht das Böse. Fühlt sich Mark vom Dunkeln magisch angezogen? Oder vielleicht sogar vom Bösen? Genau versteht er es nicht. Aber zuerst folgt er einem Schatten, landet im Krankenhaus und Tage später in einer Parallelwelt. Zufall? Oder ist er genau derjenige, der die fantastische Welt retten soll? Das böse Monster, das dort herrscht, ist der Greif, ein Fantasietier mit dem Kopf eines großen Vogels und dem Körper eines Löwen. Er kontrolliert das Reich, dominiert das Volk und fordert absolute Loyalität. Offenbar wirkt diese so stark, dass auch Menschen in der echten Welt von ihm kontrolliert werden. So sieht es für Mark nämlich aus, als er in sein Leben zurückkehrt. Und wie so oft in Fantasy-Geschichten ist die Allegorie eine philosophische. Die Fehler der Menschen bekommen in der Parallelwelt eine Gestalt. Der Greif ist die kondensierte Form des Hasses zwischen ihnen. Wie kann Mark den Hass besiegen, wenn ihm doch niemand glaubt? Wenn die anderen Menschen über ihn lachen und ihn bei seiner Mission alleine lassen? Egal ob alt oder jung, Kennerin der Originalbücher oder Genre-Fan der jüngsten Stunde. Der Greif ist ein Serienepos, auf das viele gewartet haben. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholen Sie deutsche Wörter im Beat. Konzentrieren Sie sich dabei nur auf die Aussprache. Sprechen Sie nach dem Signal. Fluffig. Die Lakritzmaus. Fortschrittlich. Die Verschmelzung. Nähen. sich gewöhnen. In Trümmern. Das Notopfer. Wissen Sie auch, was die Wörter bedeuten? Wiederholen Sie noch einmal jedes Wort. So lustig kann die deutsche Sprache sein und Süßes aus Deutschland manchmal so weich und fluffig. Fluffig. Keine Sorge, die Lakritzmaus ist kein kleines Haustier, das man zu Abend isst. Sie wollen wissen, was das ist? Fragen Sie doch einmal am Kiosk nach der Lakritzmaus. Lakritzmaus. Die Verschmelzung von Lauten in Wörtern ist charakteristisch für die deutsche Sprache. Verschmelzung. Verschmelzung. Kennen Sie schon die typischen Phänomene der deutschen Aussprache? Daran müssen Sie sich besser gewöhnen. Gewöhnen. Oh je, hier ist alles kaputt. Na, hoffentlich liegt nicht auch Ihr Deutsch in Trümmern. In Trümmern. Das Notopfer hat ein langes und ein kurzes O. Und vielleicht sagen Sie in schweren Zeiten ja auch einfach nur O-O. Das Notopfer. Notopfer. Prima. Sie haben jedes Wort mindestens einmal gehört und laut gesagt. Die nächste Übung funktioniert genau anders. Sie lesen das Wort und hören ein Signal. Zuerst sprechen Sie das Wort einmal selbst aus, dann hören Sie die Lösung. Verschmelzung. Notopfer. Fluffig. In Trümmern. Lakritzmaus. Gewöhnen. Und fertig. Sag mal, hast du eigentlich noch eine von diesen leckeren Lakritzmäusen? Aber natürlich. Danke sehr, Dascha. Gerne, lieber Peter. Dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder auf Deutsch Perfekt Audio. Sehr gerne. Tschüss.